0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, Dienstagnacht, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht heute auch. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin ist die Sophia und die Sophia ist 14 Jahre alt. Hallo Sophia. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Ja. Sophia, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich halt gerne mal darüber reden würde, dass ich vor einem knappen Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war. Vor einem knappen Jahr? Ja. Mhm. Genau, und da war ich dann auch 29 Wochen. So lange, 29 Wochen? Ja, genau. Ich war also 10 Wochen erst auf einer Kinderstation, ja, wegen einem Einkodproblem. Und, Wegen einem Einkodproblem, das heißt, du hast nachts ins Bett gemacht? Nee, also bei mir war das so, dass ich tagsüber, wenn ich halt auf die Toilette muss, dass ich das eingehalten habe. Mhm, mh. Also ist jetzt nicht immer viel was passiert, aber ich war einfach, also ich bin noch nicht gerne auf die Toilette gegangen. Mhm. Und in der Nacht im Schlaf ist es dann passiert? Nee, da war alles gut. Ach so, und ach so, das Problem war, dass du einfach nur eingehalten hast. Ja, genau. Ah, verstehe. Mhm. Ja, das war so das Problem. Und dann war ich 10 Wochen in der Klinik, wo das halt therapiert wurde, weil es halt psychosomatisch bedingt war. Mhm. Darf ich mal noch eine Frage dazu stellen? Ja. Du sagst, du hast es versucht, am Tage immer einzuhalten. Aber irgendwann kann man es doch nicht mehr einhalten. Wie hast du denn das dann gelöst, das Problem? Also bei mir war das so, bei mir war es, dass ich dann auch tagelang nicht aufs Klo gegangen bin. Mhm. Und aber irgendwann dann, ist der Druck doch so groß, da muss man doch einfach. Nee, also ich hatte das, seitdem ich 5 bin oder war. Und ich weiß nicht, bei mir hat sich das schon so eingestellt, dass ich dann echt nur so zweimal oder einmal in der Woche halt auf Klo war. Aber das hast du dann schon gemacht? Ja, schon. Mhm. Also das hat dann auch geklappt. Ja. Und in der Nacht hast du es nie, ins Bett hast du es nie gemacht? Nee. Warum? Also, ja, es war ja auch einkoten und nicht einnässen. Also, wenn das nachts passiert, ist das ja eigentlich eher einnässen. Und bei mir war es halt einkoten. Ja, aber du hast es ja nicht ins Bett gemacht, ne? Genau. Ja. Ja. Nee, ich weiß, durch den Begriff einkoten, weil das erklärt man so, dass man dann unter sich macht. Und da haben wir uns jetzt missverstanden. Du hast es nicht ins Bett gemacht nachts. Nein, genau. Warum war denn das so eine Sache für dich? Warum hast du denn den Toilettengang so zurückgehalten? Warum wolltest du nicht zur Toilette gehen? Also, ich habe selbst nie so richtig verstanden, warum ich dann in dem Moment nicht gehen konnte. Mhm. Aber es war halt so psychomatrische Bedeutung, dass ich so Probleme in mir behalten habe und halt niemanden hatte, mit dem ich so reden kann. Ach so, verstehe. Und weil es mir halt auch so immer schlecht ging. Mhm. Und das ist dann ja auch später dann gekommen, als ich dann die 10 Wochen hinter mir hatte. Dann bin ich ja 3 Wochen zu Hause gewesen. Mhm. Und in der Zeit hat es dann auch mit allen anderen Problemen angefangen, dass ich mich angefangen habe zu ritzen und dass ich Depressionen bekommen habe und alles. Welche Probleme waren denn vorher, also vor dem Ritzen vor der Depression? Was hattest du da noch so für Probleme? Mit dem Kot, das hast du ja gerade erzählt. Was war da noch? Also es war einfach so, dass ich immer Angst hatte, irgendwas zu sagen. Also ich hatte zwar genug Freunde und alles oder habe immer noch genug Freunde, aber es war einfach das Problem, dass ich Angst hatte, irgendwas zu äußern oder habe mich nicht getraut, irgendwas zu erzählen oder dass ich einfach so viel zu schüchtern war. Ja, so ein ängstliches Mädchen einfach. Ängstliches junges Mädchen. Ja. Da merkt man jetzt aber nichts von. Du bist ja ganz tapfer, erzählst du ja alles und ganz toll. Ja, also ich habe jetzt auch, halt wie gesagt, schon seit 2011 habe ich ja mit der Therapie angefangen, also im September. Und mit der Zeit, also am Anfang konnte ich darüber auch gar nicht sprechen. Und da schämt man sich auch ein bisschen, ne, glaube ich. Ja, also das war ein ganz, ganz schlimmes Problem. Das wussten auch nur meine Familie, also meine Geschwister und meine Eltern. Und sonst wusste das auch niemand, weil es mir einfach so peinlich war und ich konnte das auch niemandem erzählen. Glaube ich. Da spricht man wirklich nicht so gerne drüber dann. Nee, vor allem in dem Alter. Genau, genau. Sophia, wie geht es dir denn jetzt heute? Jetzt bist du 14 Jahre alt, hast diese vielen Wochen Krankenhaus und psychosomatische Betreuung hinter dir. Wie geht es dir heute? Mal gut, mal schlecht. Also, ich hatte, wo ich entlassen wurde, habe ich ja ganz viele Nachttermine noch gehabt. Und in den letzten 2-3 Monaten hat es halt wieder angefangen mit dem Ritzen und dass sich alles wieder so hochgeschaukelt hat. Klappt das denn mit dem Toilettengehen jetzt? Ja, das ist komplett weg. Das ist komplett weg, das ist schon mal gut. Ja. Also Ritzen ist jetzt noch ein Problem. Wie ist es so mit der schlechten Stimmung, mit der Depression? Also ich selbst kann das gar nicht so einschätzen, weil ich das eher nicht anders so richtig kenne, weil ich nehme ja auch Antidepressiva. Na, ich frage dich mal so, wenn du so die letzten Tage so, die Wochen seit Weihnachten, warst du da eher traurig und so ein bisschen niedergeschlagen oder auch schon mal fröhlich und hast gelacht und hast dich gefreut? Also es war eher eine durchgehende schlechte Stimmung, weil jetzt halt noch mehr auf mich zukommt, dass ich auf ein Internat gehen werde. Möchtest du das denn? Also es fällt mir schwer, aber es ist die beste Lösung und das weiß ich auch. Und aus dem Grund lasse ich mich darauf auch ein und versuche das alles so richtig hinzubekommen. Aber weißt du, Sophia, wenn ich in deinem Alter in ein Internat hätte gehen müssen, hätte ich auch erstmal ein bisschen Muffensausen gehabt und hätte ich auch Angst gehabt, weil man weiß ja nicht, was auf einen zukommt da. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ja, also bei mir ist es eher nicht, dass ich Angst habe, was da passiert, sondern was dann wenig zurücklasse. Also so, weil ich wohne alleine jetzt mit meiner Mama zusammen und die muss ich zurücklassen. Und wie weit ist das Internat denn entfernt? Ja, das weiß ich leider noch nicht. Ach so. Also ich habe jetzt, das ist alles so das Problem, dass das noch nicht so geklärt ist. Warum, oder ich will dich zunächst fragen, wie ist denn dein Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Also das ist schon gut. Also wir reden auch, wir verstehen uns, aber wir reden halt nicht so viel miteinander. Also nicht immer so problematische Dinge, weil wir dann immer uns Angst haben, uns gegenseitig zu verletzen und irgendwas Falsches zu machen. Also du erzählst deiner Mama gar nicht so viele Sachen, weil du aus Rücksicht erzählst du es ihr nicht. Ja, und weil... Das Vertrauen hättest du schon in sie. Ja, das Vertrauen habe ich, weil ich weiß, dass sie zu mir steht und dass sie mir da auch keine Vorwürfe machen würde wegen irgendwas. Aber ich weiß nicht, es kommt mir ein bisschen doof vor, zu meiner Mama zu gehen und zu sagen, ja Mama, ich habe mich jetzt wieder selbst verletzt. Kriegt sie das denn nicht mit irgendwie? Nee, gar nicht. Wo machst du das denn? An welchen Stellen am Körper? An meinen Armen, an meinen Beinen. Aber in den Armen müsste sie es doch sehen, wenn du mal ein kurzes, wenn du T-Shirts anhast oder sowas. Ja, das mache ich eben nicht. Ach, das machst du eben nicht, da passt du schon auf. Ja, also, weil ich weiß nicht, das ist ja auch schlimm für die Mutter, also für die eigene Mutter dann zu sehen, dass ihr Kind halt so schlecht drauf ist und dann, sie weiß zwar, dass ich mich ritze und alles, aber sie hat selbst noch nie so richtig gesehen, die Narben an den Armen. Sieht man. Mit wem sprichst du denn zurzeit überhaupt ganz, ganz offen, so wie wir bei dir jetzt gerade reden? Eigentlich mit niemandem. Also ich habe meine Therapeutin, die habe ich jetzt aber auch, glaube ich, schon 2 Monate nicht mehr gesehen. Hast du denn damals mit der ganz offen gesprochen? Ja, also der habe ich auch vertraut, weil den mochte ich halt auch sehr gerne. Mhm. Und dann ja, war halt so in der Klinik so das Thema, dass ich auch einen Therapeutenwechsel machen musste, weil die Station verlassen hat. Und dann beim zweiten Aufenthalt bin ich dann auf die Station gekommen, wo sie dann zum Glück war. Mhm. Und ja, der habe ich schon alles anvertraut. Ich fühle mich übrigens sehr geehrt, dass du mich anrufst und dass wir beide hier so ganz locker, flockig miteinander reden können. Das finde ich toll. Vielen Dank. Danke. Sophia, wer hat denn jetzt eigentlich die Idee gehabt, dass du auf ein Internat gehen sollst? Im Grunde, jetzt, dass es wirklich passiert, ich selbst. Warum möchtest du das letztendlich? Letztendlich, weil ich weiß, dass wenn ich einen geordneten Tagesablauf habe, im Internat, so war es ja auch in der Klinik. Ja, eine Struktur am Tag. Genau, und dann, dass ich damit besser klarkomme. Also zu Hause hier ist auch alles okay. Also ich habe auch gar nichts hier auszusetzen. Mhm. Nur ich finde mich selbst besser aufgehoben in so einer ganz festen Struktur. Genau. Mhm. Also in der Klinik, die vermisse ich da auch alle total und auch wie es da war. Und geht deine Mama noch arbeiten? Ja. Ja. Also die hat jetzt schon einen anstrengenderen Job. Deswegen ist das in letzter Zeit ein bisschen. Sophia, ich möchte dich mal noch was ganz anderes fragen. Lass uns mal zurückgehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre, so ungefähr. Als du noch kleiner warst. Ja. Du kannst mir das ruhig offen sagen, weil ich finde das nicht schlimm. Dafür muss sich niemand schämen. Ja. Hat dir mal jemand was angetan früher? Nee. Nie? Nee. Also meine Mama hat mir immer erzählt, dass es schlimmer für mich, also als kleines Kind, dass ich immer geweint habe, wenn mein Papa mich angeschrien hat. Mhm. Aber davon weiß ich gar nichts mehr so wirklich. Mhm. Vielleicht habe ich das auch so ein bisschen verdrängt oder so, wie man das sagt. Aber ich verstehe mich auch gut mit meinem Papa und verstehe. In der Vergangenheit war zum Glück nicht. Dann ist gut, war ja nur so eine Frage. Ja. Weil man überlegt natürlich, wenn es jemandem in den jungen Jahren so schlecht geht, woher kommt das? Ne? Das muss ja seine Ursachen irgendwo haben. Aber das ist natürlich auch ein komplizierter Prozess, mit einem Arzt oder einem Psychologen das genau rauszukriegen. Ja, genau. Ach, Sophia, mir läuft die Zeit weg. Das tut mir total leid. Ich unterhalte mich sehr gerne mit dir. Toll, dass du angerufen hast. Und wenn du jetzt für dich, ich wollte dir noch sagen, wenn du jetzt für dich die Entscheidung getroffen hast mit dem Internat und und das so begründest, wie du es mir gerade begründet hast, ist das eine gute Entscheidung, glaub's mir. Ja. Und wenn du sowieso auch einen sehr herzlichen Draht zu deiner Mutter hast, könnt ihr viel telefonieren, ihr könnt simsen, ihr könnt mailen und euch dann auch besuchen. Du bist ja nicht im Ausland. Du bist ja irgendwo in Deutschland, da kann man sich ja dann auch gut besuchen und erreichen. Genau. Ich glaube, das ist ein guter und richtiger Schritt. Ja. Dazu wünsche ich dir natürlich alles Glück der Welt, dass du da einen guten Einstieg findest und vor allen Dingen auch, dass so mit deiner Psyche und Seele stabiler wird. Dankeschön. Ich habe eine sehr nette Psychologin heute Nacht hier, das ist die Sabine, die hat mitgehört. Okay. Ich möchte sehr gerne, dass du noch ein paar Worte mit ihr sprichst. Vielleicht kann sie dir auch noch ein paar Sachen mit auf den Weg geben für das Internat, was du so alles da bedenken musst. Okay, gut. Das machen wir so. Sophia, dann bitte ich dich aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich zurück. Okay, gut. Schön, dass du angerufen hast und von Herzen alles Gute und gute Besserung und viel Erfolg wünsche ich dir. Ja, danke sehr und dir eine schöne Nacht noch. Dankeschön, Sophia. Okay. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. Das war aber eine sehr nette Sophia. Mann, mit 14 Jahren schon so klar gesprochen. Da hatte ich noch Quark hinter den Ohren mit 14. Da hätte ich nicht so ein Gespräch führen können. Super, ganz toll. So, hier ist der Alexander. Der Alexander ist 36. Guten Morgen, Alexander. Ja, guten Morgen. Alexander, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich über meine Beziehung ein wenig sprechen möchte. Mhm. Die Beziehung, die momentan verstärkt immer mehr auf Lügen aufgebaut wird, auf Lügen und Misstrauen. Mhm. Mal ein paar Grundfragen. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind knapp anderthalb Jahre zusammen. Wohnt ihr auch zusammen? Wir wohnen zusammen, wir sind relativ schnell zusammengezogen. Ja, Und deine Partnerin ist ungefähr in deinem Alter? Na, 10 Jahre jünger. Wir haben uns damals auf der Arbeit kennengelernt, dann Kontakt verloren und uns dann rein zufällig wiedergefunden. Jetzt erklär doch mal die Misslichkeiten, die jetzt so in der Beziehung sind, noch ein bisschen genauer. Also sie macht Scheiße, sagen wir mal. Ja, was heißt das? Ja, dass sie irgendwelche Dinge tut, die nicht in eine Beziehung reingehören, zum Beispiel Fremdflirten, Fremdgehen oder... Das sind ja zwei riesen Unterschiede, ne? Fremdflirten kann man ja vielleicht mal, ist ja nicht so schlimm, und Fremdgehen ist natürlich ein Hammer. Sie geht fremd? Also ich muss dazu sagen, wir hatten letztes Jahr im Juli hatten wir ein paar Tage, wo ja wir einfach so einfach mal eine Auszeit nehmen mussten. Wo ich schon gesagt habe, die Beziehung ist beendet, aber sie war nicht beendet, sage ich so. Weil es war einfach irgendwie nur eine Auszeit und in der Zeit ist sie ja mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen in der Kiste gesprungen. Na gut, aber es war ja eine Auszeit, da darf man das ja. Ja, aber ich bin, weiß ich nicht, wenn man zusammenlebt und man hat Verbindungen zusammen und man sagt einfach nur, hier mal einen Cut, man muss mal irgendwie ein bisschen Luft holen, muss man nicht gleich das allererste Beste nehmen. Und naja gut, lassen wir das mal beiseite. Jetzt außerhalb dieser Auszeit, also während ihr jetzt zusammen seid und wart, ist sie da auch fremdgegangen? Nein. Nein, nicht meines Wissens. Misstraust du ihr denn so grundsätzlich? Ja, weil also ich versuche das mal zu erklären, sie macht Dinge und lügt, damit sie dann keinen Ärger kriegt. Woher weißt du, dass sie lügt? Weil ich ja in manchen Situationen ein bisschen genauer hinhöre und mitkriege, wenn sie in Stocken gerät, wenn sie sich verhaspelt oder wenn sie sich anders verhält. Wir haben ja morgen hier unsere Themennacht, die heißt Ausspioniert. Schnüffelst du ihr auch hinterher? Ja, ich gehe ihr ich kann es ja ehrlich sagen, über Facebook hinterher. Ich gehe durch ihr Handy durch. Finde da auch belastendes Material. Was denn? Was denn zum Beispiel? Sie hat in der letzten Zeit, wo es bei uns nicht so ganz gut klappte, hat sie auf unserer Arbeitsstelle einen neuen Kontakt zu jemandem geknüpft, der genau neben ihr arbeitet. Und da sind auch schon Küsse erfolgt und die Fantasien, es doch mal noch viel, viel intimer angehen zu lassen. Hast du es ihr denn gesagt, dass du das gelesen hast? Ich habe es ihr im Nachhinein gesagt, ja. Und was kam dann an klärendem Gespräch zustande? Nein, es kam kein klärendes Gespräch zustande. Wir haben dann wieder eine Auszeit genommen. Ja, ihr seid ja drauf. Hier ist schon wieder eine Auszeit. Und wir haben vor 2,5 Wochen jetzt neu angefangen, komplett neu. Und ich habe zu ihr gesagt, sie kriegt allen Vertrauenskredit von mir. Und ist schon wieder was passiert? Nein, das war so die Situation also. Ah, jetzt läuft's ganz gut. Auf jeden Fall habe ich ihr vor 2,5 Wochen gesagt, wir fangen nochmal komplett neu an, auch mit Gefühl, auch mit Liebe, auch dass ich mal sage, ich liebe dich und so weiter und so fern. Ich hoffe auch damit, dass du aufhörst zu schnüffeln. Richtig. Ja. Das damit innen beschlossen, weil ich sage, wenn ich Vertrauen ist in einer Beziehung für mich eigentlich sehr, sehr wichtig, weil ich kann nur lieben, wo ich Vertrauen investiere und auch ernte. Okay, das ist doch dann eigentlich ein ganz, ganz guter Schritt und jetzt nochmal wieder ein Neuanfang. Aber du rufst mich an. So, und diesen Neuanfang, den haben wir gemacht. Und ich hatte ihr auch, was diesen Arbeitskollegen, hatte ich ihr das Vertrauen geschenkt, dass da nichts mehr läuft. Und sie einfach darum gebeten, mir in der nächsten Zeit doch bitte, nachdem ich auch mit ihm gesprochen habe, das Ganze, wenn es freundschaftlich ist, ein bisschen offen zu legen. Okay. Bist du jetzt, kommt jetzt irgendetwas, dass du mir sagen willst, da ist schon wieder was schiefgelaufen? Ja, sie hat mich vorgestern wieder angelogen, dass sie weiterhin mit ihm Kontakt hat, dass sie weiterhin mit ihm telefoniert und sie mir im Endeffekt sagt, da ist nichts. Also jetzt nochmal gefragt, hast du Hast du nochmal geschnüffelt? Doch, nein, geschnüffelt. Ich habe nicht geschnüffelt. Diese Situation, wie rauf ich darauf gekommen bin, dass da wieder irgendwie der Dreck am Stecken ist. Wir sind zusammen mit zwei verschiedenen Autos eine Strecke gefahren. So. Und sie ist mit ihrem Auto ganz, ganz langsam hinter mir hergefahren. Ich kenne sie, ich weiß, wie sie normalerweise fährt. Sie fährt immer dicht aufgeschlossen auf meine Stoßstange, wenn wir zusammenfahren. Mhm. Sie hat so weit Abstand gehalten, hat sehr ruhig telefoniert. Und das hat sie mir, als ich sie dann gefragt habe, ob sie wieder mit diesem Mr. X telefoniert hat, hat sie Nein gesagt. Und als ich ihr gesagt habe, ich sage, hör mal zu, ich kenne dich, ich weiß, du hast und so weiter und so fern. Dann kam sie dann wieder irgendwann raus und zwei Stunden später kam sie hier hoch und hat sich entschuldigt und es tut mir ja so leid. So, Alexander. So. Jetzt sie macht diese ganzen Dinge, sie denkt immer, dass sie Ärger kriegt. Ja. So. Das, Alexander, lass oder mal. Dass ich mecker. Und deswegen lügt sie. Weil sie ja. Angst hat, dass ich mecker. Aber sie weiß auch, dass ich viel, viel mehr mecker, wenn sie mein Vertrauen wieder missbraucht. Alexander, jetzt will ich immer was sagen. Weißt du, wie du für mich klingst? Du klingst wie jemand, der vollkommen die Faxen dicke hat. Auch in der Stimme klingt das so, als wärst du so angenervt von der Frau. Ihr habt ja jetzt. Domian, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich kümmere mich. Nee, ich mach's dir ja gar nicht zum Vorwurf. Ich deute das nur daraus, dass da sehr viel schon passiert ist und du abgefuckt bist. Ja. Wer da jetzt schuld ist, sei dahingestellt. Ja, das bin ich immer. Das bin ich immer. Nee, dann ist doch die Frage, Alexander, wenn so ein Ding, 1,5 Jahre läuft das ja erst, Gott sei Dank, wenn das nach 1,5 Jahren schon mit so vielen Verspannungen und komplizierten Dingen verbunden ist und mit Misstrauen und du schnüffelst rum, was ja schon unsympathisch ist, weil du möchtest auch nicht, dass man in deinen Sachen rumschnüffelt und dann nochmal eine Auszeit und dann wieder nicht, dann lass es doch sein. Sie sagt mir immer, ich soll ihr sagen, wenn sie ihre Klamotten packen und gehen soll. Ja, wann soll sie denn gehen? So, das sagt sie mir immer wieder, wenn wir streiten oder ja, ich frage dann dich, sagt sie wann? Wieder, es ist unsere gemeinsame Wohnung, ich stehe mit im Mietvertrag und so weiter und so fern. Also, was empfindest du denn überhaupt noch für die Frau? Also teilweise, also ich habe in den, also bis Alexander, die Frage ist schon beantwortet. Vor 2,5 Wochen habe ich... Ist schon beantwortet, vergiss es. Ist schon beantwortet. Vergiss es. Also dieses einfach, ich liebe dich, das konnte ich nicht sagen, nee, weil dafür sind viele Dinge vorher ja, vorgefallen. Dann jammer nicht rum, geh raus aus der Beziehung. Geh raus aus der Beziehung. Du bist abgefuckt und du jammerst. Und das ist ein Punkt, wenn man so weit ist, da muss man wirklich die Notbremse ziehen und sagen, raus da. Raus, dann scheint ihr beide nicht füreinander geschaffen zu sein. Sage ich dir, nachdem ich das jetzt so gehört habe. Du könntest mir sagen, noch das Beispiel und jedes Beispiel. Nein, das ist Murks. Es klingt nach Murks. Egal, jetzt wer dann schuld ist. Ihr passt einfach nicht zusammen. Ja, ich habe mich im Oktober letzten Jahres mit ihrer Tochter, habe ich mich dran gekriegt. Das klappt wunderbar. Das gibt mir auch ein bisschen Kraft. Ja, aber das ist Nebenschauplatz. Oh. Das ist Nebenschauplatz. Ich habe hier schon einen Druck, also psychisch und mein Bekanntenkreis sagt mir auch, also. Du klingst auch wirklich so unglücklich. Du klingst gar nicht wie jemand, der noch um jemanden kämpft, sondern du klingst so grundunglücklich. Und deshalb sage ich das nochmal, Alexander. Stell diese Beziehung auf den Tisch und strahl sie an mit allen Scheinwerfern und entscheide dich, da rauszugehen. Mach dir nichts mehr vor. Okay. Ich kann dir nicht mehr sagen, nach dem, was du mir alles erzählt hast, Alexander. Jetzt musst du natürlich für dich sehen, dass du die Entscheidung für dich triffst. Das ist ja natürlich dein Ding. Kann dir ja keiner abnehmen. Ja, das... Dann wünsche ich dir gutes Gelingen bei der Entscheidung, die du dann auch immer treffen wirst. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss, Alexander. Tschüss. Peter ist hier. Peter ist 49. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Domian. Genau, ich muss sagen, einen Atmer habe ich schon gehört. Hallo Peter. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich Alkoholiker bin. Wie lange schon? 8 Jahre. Beschreib mal deinen Alkoholismus, deinen Alkoholkonsum. Ja, mein Alkoholismus, hörst du ja vielleicht, ich bin noch nicht mal ganz nüchtern, beträgt sich auf 2 Kästen Bier, a 40 Flaschen Bier. Pro Tag? Pro Tag. Und die hast du quasi jetzt alle schon in Intus? Ja, die habe ich gerade Intus. Ich habe meiner Frau zuliebe versucht, mit alkoholfrei anzufangen. Aber klappt irgendwo nicht. Ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn ich dann mit jemandem spreche, der noch relativ klar klingt. Du klingst ja noch relativ, wenn ich... Also, danke für das Respekt, wenn du das so sagst. Nein, das ist kein Kompliment. Ich wundere mich nur immer. Aber das ist natürlich das Training und die Tatsache, dass du daran gewöhnt bist in all den Jahren. Ja, genau. Das heißt, wie viele Flaschen Bier sind das dann am Tag? Also ich habe heute 2 Kästen Bier getrunken, das sind 40 Flaschen. 40 Flaschen Bier, also richtig. Das muss man doch mal sich klar machen. Dann bist du ja ständig am Trinken und ständig auf dem Klo. Ich bin ständig, sag ich mal, auf dem Klo, habe ständig Durchfall, bin am Brechen und ja, normal. Da ich kein Biertrinker bin, habe ich das gerade gar nicht zum ersten Mal gar nicht so kapiert. 2 Kästen sind 40 Flaschen. 40 Flaschen, genau, ist unfassbar, genau, viel. Und mein Problem ist, ich bin Kraftfahrer und wie bitte? Fahr dann teilweise auch. Wie bitte? Aber ich habe bis jetzt immer wieder Glück bei der Polizei, dass ich nicht aufgefallen bin. Du fährst noch Auto mit, wenn du so viel getrunken hast? Also jetzt nicht bei 40 Flaschen, wenn ich weiß, dass ich fahren muss, trinke ich natürlich weniger. Ist klar. Ja, wie viel trinkst dann du denn? Dann tue ich vorher meinen Rausch ausschlafen und gehe dann nachts halt arbeiten. Also Moment, du trinkst den ganzen Tag über 40 Flaschen Bier? Nein, nicht jeden Tag. Heute sind 2 Kästen gewesen. Okay, und musst du morgen arbeiten? Nein, ich muss morgen nicht arbeiten. Fährst du nachts immer? Ich fahre nur nachts. Mhm. Aber wie, zum Beispiel, was wäre denn so ein Tag, wie viele Flaschen trinkst du so und schläfst dann und gehst dann arbeiten? Mal so ein also, Beispiel. Also ich sag mal, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann haue ich mir zwischen 8 und 10 Flaschen rein. Dann haue ich mich so um 15 Uhr hin und stehe um 20 Uhr wieder auf. Ja, da hast du noch volle Kanne die Promille im Blut. Ja, auf jeden Fall. Und dann fährst du? Und dann fahre ich mich, genau. Boah, ist das krass. Peter, ist das schlimm? Ist das schlimm? Ich weiß, dass das schlimm ist. Das ist nicht nur schlimm, das ist die größte Sauerei überhaupt. Du gefährdest ja, dich. Ja, das Problem ist, dass ich hier in meiner Stadt keine Hilfe bekomme, dass ich Hilfe haben wollte und mir dann gesagt wurde, ich werde nur behandelt, wenn ich als Notfall reinkomme. Und das kann es aber nicht sein. Ja, eigentlich kannst du auch ein Notfall sein. Ja, klar. Ich bin Notfall, indem ich mich vollsaufe und dann ins Krankenhaus gehe. Aber es steht in deiner Macht, zumindest, wenn du auch nicht sofort in eine Therapie kommst, denn deinen Job sein zu lassen, den Führerschein wegzugeben. Selbstverständlich, aber wie gesagt, ich bin oft schon in der Kontrolle gewesen und habe bis jetzt immer Glück gehabt. Ja, was ist denn das für ein Argument? Ja, das ist überhaupt kein Argument, das ist auch keine Entschuldigung. Peter, ich bin wirklich entsetzt darüber. Das ist das ist keine Lappalie. Du gefährdest dein Leben und du gefährdest das Leben anderer Menschen. Stell dir mal vor, du verursachst einen schweren Unfall, was jedes Mal passieren kann, wenn du gesoffen hast. Es kann jedes Mal passieren. Selbstverständlich. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich das nicht kann, dann sage ich meinen Job vorher ab. Ja, aber das ist immer sowas mit der Selbsteinschätzung. Wie viele Leute, die gesoffen haben, sagen, ja, ich kann und hinterher ist es dann doch passiert. Stell dir mal vor, du hast ein paar Menschen auf dem Gewissen. Ja, nur das Problem bei mir ist, wenn ich jetzt, sag ich mal, 10 Flaschen trinke, ich merke das gar nicht mehr von der Wirkung her. Das ist mir völlig klar. Aber dennoch Ich bin absolut immun dagegen. Aber dennoch ist natürlich dein Leistungshorizont eingeschränkt und beeinträchtigt. Als LKW-Fahrer, du fährst LKW. Was für eine Verantwortung du trägst. Darüber bin ich mir auch jedes Mal im Klaren. Wie lange machst du das denn mit dem LKW-Fahren? Auch die ganzen Jahre schon? Das mache ich ungefähr, da müsste ich jetzt zurückgreifen. Wir haben vor 6 Jahren miteinander gesprochen schon. Wir beide? Wir beide. Kannst du dich mit den Polizeibeamten erinnern, mit der Holzpistole? Nee, gerade nicht. Aber ist auch egal. Wie lange fährst du jetzt schon? Also du sollst so lange du auch fährst. So kann man sagen. Ja, ich sag mal, dass ich jetzt Bier trinke, also ist nur Bier. Kein Schnaps, ist egal. Nichts anderes, ist nur Bier. Ist egal. Ja, das sind ungefähr jetzt gut, sag ich mal, 6 Jahre. Boah, ist das heftig. Das weiß deine Frau auch? Meine Frau weiß das auch, die hat mir auch ein Ultimatum gesetzt. Weißt und du, ich versuche gerade auf alkoholfrei umzusetzen. Kannst du wahrscheinlich vergessen, ohne ordentliche klinische Betreuung. Wenn ich deine Frau wäre, würde ich dir den Lappen vor der Nase zerreißen, weißt du das? Du, das hatte ich auch gemacht, ich habe einen neuen beantragt. Das hat sie gemacht. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich zur Polizei gehen und dich anzeigen. Um dich zu schützen und um andere Menschen zu schützen. Ja, aber Domian, ich bitte dich. Das ist eine Krankheit. Ja, klar. Die Krankheit ist anerkannt. Ja, natürlich. So, und wenn ich irgendwo ins Krankenhaus gehe und sage, hör mal, Kollegen oder Leute, ich möchte Hilfe haben und mir wird gesagt, ja, Sie kriegen nur Hilfe, Peter, wenn Sie als Notfall keine kommen, Ausreden. Gar nicht. Ich garantiere dir, wenn wir dich gleich zurückrufen, organisieren wir und sagen dir, wie du wo Hilfe kriegst. Das ist ja vielleicht einmal irgendwie passiert. Das ist keine Ausrede für das, was du tust mit dem Autofahren. Genau, und das ist genau das, was ich von euch auch erwarte. Ich kenne eure Sendung, ja. Okay, das ist, deswegen rufst du auch an. Deswegen habe ich angerufen. Du willst jetzt knallharte und handfeste Hilfe haben, dass du morgen was unternehmen kannst. Ich will einen Entzug machen und bekomme auch von meiner Krankenkasse, ich bekomme gar nichts genehmigt. Ja. Wie gesagt, ich war im Krankenhaus und da hat man mir gesagt, nee, Sie werden nur behandelt, okay, wenn das, Sie das als Notfall kommen. Okay, ich will von dir wissen, ob du absolut bereit bist, dich in klinische Behandlung zu begeben. Wenn ich die Option kriege, gehe ich sofort. Okay. Wann erwarte, dass die Daten bei euch vertraulich behandelt werden. Absolut vertraulich, müssen wir gar nicht drüber reden. Natürlich. Wann steht die nächste Fahrt an? Jetzt erstmal vorläufig erstmal in 2 Wochen, weil ich Urlaub habe. Oh, das ist sehr gut. Das ist gut. Da haben wir einen Puffer. Genau. So, Peter. Jetzt werden wir dich zurückrufen. Okay. Jetzt kriegst du von uns die Information in die Hand, wie du das so schnell wie möglich, das heißt in den nächsten Tagen einfädeln kannst. Jetzt habe ich erwarte nur, dass das vertraulich behandelt wird. Jetzt habe ich die Bitte aber an dich. Und da hört jetzt wirklich aller Spaß auf, dass du kein Auto mehr anrührst, solange du nicht behandelt worden bist. Okay. Sagst du mir das zu? Ja, klar, ich höre dir zu. Nee, ich meine, sagst du mir das auch zu? Ja, natürlich. Privat fahr ich ja sowieso nicht. Ist egal. Privat oder dienstlich. Du bist eine fahrende Zeitbombe. Das weiß ich selber. Gut. Warum rufe ich denn bei euch an? Ja, okay, alles klar. Finde ich auch gut. Jetzt machen wir das genauso, wie ich es dir gerade gesagt habe. Du legst auf, du wirst von Sabine zurückgerufen und alle Infos im Hintergrund und alles vertraulich. Okay? Okay. So alles machen wir es. Ein Mann, ein Wort. Peter, wir melden uns. Ich danke gleich. Dir. Sehr gerne. Viel Glück und alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Mann. 6 Jahre im Suff gefahren. Das kann man eigentlich gar nicht glauben, ne? Wenn man das so hört, dass es sowas gibt. Und es kann einem Angst und Bange werden, wenn man auf der Autobahn fährt und sich vorstellt, was da vielleicht in dem einen oder anderen Auto, LKW oder auch PKW, was da los ist und was da für ein Mensch sitzt. Und dann wundert es einen nicht, was man da manchmal sieht, was auf der Autobahn passiert. Mein Gott. Hier ist Elke. Elke ist 43. Guten Morgen, Elke. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Elke. Hallo. So, wir beide. Ja, wir beide. Um was geht's denn? Ja, Domian, es geht bei mir um eine Entscheidung. Ich habe eine Woche noch Zeit, für eine OP zuzustimmen oder abzusagen. Ja, was ist das für eine OP? Ich bin Krebspatientin. Mhm. Im fortgeschrittenen Stadium. Welcher Krebs ist das? Also angefangen ist es im Sigma-Karzinom. Erklärst du es mal? Das ist Dickdarm. Mhm. Das ist dieses S, was unten am Becken, um das mal so. Das ist entfernt worden, Chemotherapie gemacht worden, war alles super. Ich hatte 5 Jahre, man sagt ja immer so, 5 Jahre, wenn man das geschafft hat, ist man über den Berg. Mhm. Ich hatte 5 Jahre Ruhe, mhm. Also wirklich war alle Werte waren in Ordnung, die Untersuchungen waren in Ordnung. Ja. Und dann bemerkte ich, nach 5 Jahren, ich kriegte wieder Bauchschmerzen, egal, es ist wieder ausgebrochen, es wurde wieder operiert, wieder Chemotherapie. Und nach der Chemotherapie kriege ich Luftbeschwerden. Das heißt, wenn ich flach liege, habe ich immer das Gefühl, ich kriege die Luft nicht durch. Mhm. Wenn ich Treppen laufe, nach 3-4 Stufen, ist mir die Luft kurz. Mhm. Also ich habe Schwierigkeiten gehabt mit der Luft. Mhm. Ich bin natürlich eher hingegangen, weil ich gedacht habe, da stimmt was nicht. Ja. Bin zum Hausarzt und habe gesagt, also irgendwie, weiß ich nicht, hängt das mit den Medikamenten zusammen, da ich mittlerweile auf Morphium eingestellt war. Hatte eine Schmerzpumpe bekommen. Bin ins MRT gekommen, das ist so ein Röntgen mit Magnet. Mhm. Und dann kam raus, dass am Stammhirn eine Metastase sich gebildet hat. Am Stammhirn? Und daher, am Stammhirn. Und daher diese Beschwerden? Daher diese Luftbeschwerden. Mhm. Ich habe dann natürlich erwartet, dass man mir sagt, so, gehen Sie zu dem Neurochirurgen, da kommen Sie, da werden Sie operiert und zack, zack, zack, man kann das entfernen und ist alles gut. Mhm. Ja, Pustekuchen. Also ich habe 4 Absagen gekriegt von Neurochirurgen. Man hat mir dann empfohlen, nochmal eine Koboldbestrahlung. Ja. Aber mit dem Beisatz, dass es den Körper nochmal schwächen würde, wo ich mich dann erstmal dagegen entschieden habe. Mhm. Und dann haben wir natürlich, ja, Gott und die Welt versucht, Neurochirurgen zu finden, der sagt, er geht dabei. Im Endeffekt hatte ich jetzt Glück, mein Hausarzt war in Urlaub und er hatte eine Vertretung und diese Ärztin kannte einen Neurochirurgen privat in Bayern, also in Murnau, und hat mich dahin geschickt. Und der will das, könnte der das Der gute machen. Mann hat sich das angeguckt. War erstmal völlig entsetzt, dass bisher noch nichts geschehen ist. Als erstes hat er die Pumpe. Ich habe so eine Schmerzpumpe, die im Bauch implantiert ist. Ja. Die hat er als erstes abgestellt. Die ist mit Morphium gefüllt. Mhm. Und hat gesagt, also man muss sich das so vorstellen, wie so ein Strohhalm. Mhm. Da ist die Blutversorgung und die Sauerstoffversorgung passiert alles darüber. Mhm. Und der Tumor drückt diesen Strohhalm immer enger zusammen. Mhm. Das heißt, ich kriege immer schlechter Luft. Also der ganze Körper spielt verrückt. So, ich habe teilweise Schmerzen, ich werde wahnsinnig. Habe jetzt 200er Morphium kleben und kann noch zuspritzen, wo ich manchmal gut mit auskomme, manchmal überhaupt nicht mit auskomme. Das heißt, also der Körper rebelliert total. Ja. Und jetzt sagt der Neurochirurg, er würde das machen. Der könnte das operieren. Er könnte das operieren, aber ist halt ein hohes Risiko. Vielleicht noch eine Erklärung, Elke. Wieso haben die anderen Chirurgen das abgesagt? Weil das Risiko zu groß ist? Das war zu groß. Ich muss dazu sagen, der Tumor im Bauch ist nicht erledigt, der ist weitergewachsen. Man kann im Bauch nicht mehr erkennen, was ist Darm, was ist Leber und was ist Tumormasse. Das heißt, ich habe mittlerweile ein Stoma liegen, das ist ein künstlicher Ausgang, ja. Die Tumormasse rauskommt. Also wo man sagt, man geht da nicht mehr bei. Das also heißt, nur im Notfall, wenn das jetzt platzt, dann macht man das nochmal auf. Hast du gerade gesagt, die Tumormasse wird, fließt raus? Also die Tumormasse, die drückt mittlerweile, man hat mir einen Stoma legen müssen, weil ich keine Nahrung mehr bei mir behalten habe, weil man mittlerweile Stuhl erbrochen hatte. Das heißt, die Tumormasse hat den Darm so abgedrückt, dann hat man das durchtrennt und hat gesagt, das ist eine Chance, dass ich noch ein bisschen länger habe. Du bist, also das kann man sagen, was den Bauchbereich anbelangt, komplett austherapiert. Da kann man nichts weitermachen. Ne? Nein. So, welches Risiko hat jetzt diese Gehirnoperation? Ja, er sagt, er würde das versuchen zu entfernen. Er kann mir aber nicht sagen, wie es hinterher aussieht. Das heißt, er sagt, was er sagen kann sicherlich am Anfang ist, dass ich einen Pflegedienst brauchen werde, dass ich Sauerstoff Tag und Nacht erstmal brauchen werde. Dass der Körper wieder genügend Sauerstoff im Blut hat, was jetzt immer ganz oft fehlt. Mhm. Zum Beispiel, er kann mir aber nicht sagen, wenn ich hinterher wach werde, ob ich meine Familie erkenne, ob ich weiß, wer ich bin. Du könntest ein Schwerstpflegefall werden danach. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Mhm. Die Krebserkrankung im Bauchbereich, im Darm, hat man eine Prognose gesagt, wie lange man damit leben kann, ungefähr? Also es hängt immer davon ab, wie schnell das wächst. Ich habe also alle 3 Monate habe ich einen CT-Termin, wo das gemacht wird. Und ganz oft ist es so, dass aus diesem Stoma ganz viel Blut rauskommt, also weil es halt einfach nur noch einblutet. Mhm. Weil der Druck natürlich zu groß ist. Und jedes Mal, wenn ich dann ins Krankenhaus komme, weil ich Blutkonserven brauche, oder weil ich einfach so geschwächt bin, sagen die Ärzte immer nur, es ist eine Frage der Zeit. Mhm. Also man hat auch den Palliativdienst mittlerweile eingeschaltet. Ich verstehe. Mhm. Das ist so ein Dienst für Krebspatienten. Also es kommt kein ärztlicher Notdienst mehr. Wenn ich jetzt mit meinen Medikamenten nicht auskomme, dann rufe ich beim Palliativdienst an. Da gibt es so eine Sondernummer, die ich habe. Ja. Ja. Und die kommen dann nach Hause. Das ist der palliativ-medizinische Ambulanz, genau. Ist das. Mhm. Genau. Jetzt, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, dass die jetzt auch nach Hause kommen. Früher genau. War das nicht so, aber jetzt genau. Seit ein paar Jahren irgendwie haben die das. Ja, genau. Da hat übrigens jeder Schwerstkranke auch einen gesetzlichen Anspruch drauf, auf diesen palliativ-medizinischen Dienst zu Hause. Aber das nur nebenbei. Du hast gerade gesagt, was passieren könnte, wenn man diese Operation durchführt. Wenn man diese Operation nicht macht, wie würde sich das weiterentwickeln im Gehirn und auf die Atmung? Dann sagt er, es ist ein qualvoller Ersteckungspunkt. Wie lange könntest du denn noch so atmen, wie du jetzt atmest? Kann man das sagen? Er kann das nicht abschätzen. Er glaubt, dass es vom Kopf her circa vielleicht ein gutes Jahr noch gut geht. Das kann er aber nicht, ein gutes Jahr. Mhm. Es hängt davon ab, wie schnell der wächst, ne? Mhm. Jetzt ja. Ist das immer sehr schwer, wenn man das dann so mit Schwerkranken direkt bespricht. Aber du hast dich mit deiner Krankheit so viel befasst, dann kann man das auch so offen aussprechen. Nee, ich bin erstmal rausgegangen. Ich habe meinen Lebensgefährten, wir sind nicht verheiratet, Der ist im Raum sitzen geblieben. Ich habe das Gespräch abbrechen müssen und ich bin ausgegangen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr hören. Das war einfach zu heavy. Dennoch gestatte mir die Frage. Besteht auch eine Jahreschance, noch zu leben mit der Tumorerkrankung im Bauch? Das kann dir keiner sagen. Mhm. Das kann dir keiner sagen. Das Problem ist, dass du einfach nicht mehr unterscheiden kannst, auf dem CT-Bild, was ist Tumormasse und was ist Organ. Und dadurch habe ich natürlich immer ganz oft wahnsinnige Schmerzen. So, was natürlich mit dem Morphium abgedeckt wird. So, aber dann wirst du nachts wach. Man sagt immer, es gibt so eine Schmerzskala, so von 1 bis 10. Ich sage, wenn ich so bei 1, 2 wach werde, kriege ich das alleine noch hin. Mhm. Aber wenn ich dann erst relativ spät wach werde, dann sitzt du zu Hause und denkst irgendwie, echt, dann soll er dich holen. Denn diese Quälerei, nee. Wie? Und dann ist der nächste Tag ist dann wieder gut, weißt du, so dann kann ich am normalen Leben teilnehmen, dann kann ich auch mal ab und zu noch mal rausgehen, mit Freunden Kaffee trinken. Das heißt, es gibt jetzt noch manchmal Momente der einer relativen Lebensqualität, kann man das so sagen? Gibt es. Ja. Du hast doch sicher du hast gerade von einem Hausarzt oder Hausärztin gesprochen. Es gibt sicher Ärzte, die dich sehr gut kennen. Vielleicht auch die deinen Darmtumor behandeln oder die Palliativmediziner. Was raten die denn? Die können das ja noch gesamtmäßiger einschätzen. Die raten mir davon ab. Also sie sagen ganz klar, erstmal mein Körper ist nicht mehr so fit wie ein normaler Mensch. Ich hatte jetzt wo sie mir das Stoma gesetzt haben, habe ich extrem lange gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen, mich zu erholen. Die raten mir davon ab. Wie lange würde diese Gehirnoperation dauern? Bis zu 12 Stunden. 12 Stunden? Ja. Was der Neurochirurg überhaupt nicht nachvollziehen konnte, war, dass er gesagt hat, wo das bekannt wurde, warum hat man nicht gleich versucht, es gibt in Hannover ein neues Verfahren. Er sagt, waren Sie da gewesen? Ich sage, nein, davon weiß ich gar nichts. Hm? Also es gibt in Hannover auch einen Neurochirurgen, die das gar nicht mehr, die den Kopf nicht mehr aufmachen, sondern anhand einer Lasertechnik. Das hätte man direkt am Anfang machen müssen. Hätte man direkt am Anfang machen müssen. Und er sagt, ich wäre da auch sicherlich in das Programm mit reingekommen. Weil dieser Tumor ist selten. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Gefällt jetzt zu spät. Du denkst wahrscheinlich nichts anderes im Moment. Nee, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Ich sitze also wirklich Tag und Nacht. Wohin? Du hörst, dass da Palliativmedizin und andere raten dir ab. Wohin geht denn so eher deine Tendenz? Ich habe Angst vor dem Erstickungstod auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, denke ich, vielleicht ist ja auch vorher durch den Darmtumorschluss. Hm. Vielleicht brauche ich ja gar nicht diesen Erstickungstod. Vielleicht bin ich ja eher fertig. Hm. Wie sehr bist du überhaupt mit deinem Schicksal, hast du das schon akzeptiert oder bist du noch sehr am Hadern, dass du so eine schwere Erkrankung hast? Also ich habe eigentlich alles, was ich erledigen wollte, was mir wichtig war, erledigt. Mhm. Ich bin dieses Jahr nochmal, also ich darf auch nicht mehr fliegen, muss ich dazu erklären. Mhm. Und ich wollte unbedingt nochmal ans Meer. Und dann sind wir dieses Jahr, obwohl wir uns davon auch abgeraten haben, aber mit dem Auto nochmal nach Holland gefahren. Mhm. Und hatten wirklich die letzten Tage, Sonntage, und ich war wirklich nochmal mit den Beinen im Meer drin. Ich konnte zwar nicht mehr schwimmen, aber toll. Ich war halt einfach nochmal am Meer. Gut, dass ihr das gemacht habt. So, für mich ist das schlimm zu sehen, dass mein Partner damit auch unheimlich Schwierigkeiten hat, umzugehen. Mhm. Hast du Kinder? Nein. Nein. Mhm. Der Partner ist der Ängste in deinem Umfeld. Mhm. Hast du Angst vor dem Tod? Ach, vor dem Tod nicht. Ich habe Angst vor dem Ersticken. Mhm. Weil ich mir das sehr unangenehm vorstelle, weil wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich mich ganz flach hinlege, habe ich ja schon Schwierigkeit, die Luft durchzukriegen. Und wenn ich mir dann vorstelle, man kriegt dann auch Panik. Mhm. So. Also das ist ja dann, das ist wobei, ich hoffe, dass die Palliativmediziner, die das erklärt haben, dass man bei einer sehr guten palliativmedizinischen Betreuung heute nicht mehr ersticken muss, wenn man so schwer krank ist. Hast du mit denen mal darüber gesprochen? Also man hat mir gesagt, ich brauche keine Schmerzen aushalten. Also es gibt keinen Moment, wo ich das aushalten muss mehr. Mhm. Dass man das immer abdecken kann. Es wird halt immer neu eingestellt, wenn sich was verändert. Mhm. Was ich jetzt für mich gemerkt habe, ist, dass ich mich so ein bisschen zurückkapsel. Mhm. Weil ich einfach nicht weiß, den einen Tag denke ich, ich mache es. Und dann denke ich den anderen Tag, nee, schaffst du das überhaupt nochmal? So. Jetzt hast du mich angerufen und du... Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Was würdest du tun? Das versuche ich jetzt gerade zu formulieren, Elke. Wobei das sehr schwierig ist, wir unterhalten uns mal gerade erst 10 Minuten, 12 Minuten, jetzt eine so schwergewichtige Aussage zu treffen. Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Du hast es ja richtig formuliert. Ich kann nur sagen, was ich tun würde an deiner Stelle, soweit ich mich überhaupt in dich hineinversetzen kann, in eine so schwer kranke Frau. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich mich sehr viel mit Palliativmedizin beschäftige und hier in Köln auch der Palliativmedizin sehr verbunden bin. Auch mit diesem Wissen sage ich jetzt das, was ich jetzt sage. Okay. Aufgrund der schweren Erkrankung im Bauchbereich, der irreparablen Erkrankung, die du hast und die offensichtlich sehr schwer ist, und der großen Gefahr, dass du vielleicht ein Schwerstpflegefall wirst und eine Operation keine wirkliche Heilung mehr verspricht, sondern vielleicht eine Lebensverlängerung, aber mit sehr großen Qualitätseinbußen, glaube ich, dass ich dazu neigen würde, es nicht zu machen. Genau so sehe ich das auch, weißt du. Das, wie gesagt, das ist den einen Tag sehe ich das genauso, wie du das jetzt auch sagst. Mhm. Ich bitte das aber nicht als ich kann dir das nicht raten. Das kann ich nicht. Ich kann es nur so für mich, wenn ich mich in dich hineinversetze, sagen. Ich würde jetzt, also wenn ich jetzt, sag's nochmal auf mich bezogen, ich würde sehen, dass ich wirklich optimal von Palliativleuten betreut werde. Dass ich keine Schmerzen haben muss, wie du es gerade auch schon sagtest, und dass ich die Lebensqualität, die ich jetzt noch habe, wenn die ab und zu da ist, das hast du ja auch gerade gesagt, das war ja eine wichtige Aussage, dass du die noch genießen kannst. Ja, wie gesagt, es gibt Tage, Domian, da würdest du nicht auf die Idee kommen, dass ich so schwer krank wäre. Auf diese Tage würde ich, glaube ich, spekulieren, dass ich davon noch viele mitbekomme. Dieser Chirurg, na gut, der will natürlich operieren. Das ist für den eine große Herausforderung. Das hat aber auch ganz ehrlich gesagt, muss ich dazu sagen. Also er hat auch ganz klar gesagt von vornherein, weil das eben halt so selten ist, weil er auch wirklich so beschissen liegt. Mhm. Dass natürlich für einen Neurochirurg das ganz toll wäre, auf gut Deutsch gesagt, wenn man das operieren würde. Aber er sagt aber halt auch eben ganz klar, was auf der anderen Seite passieren kann. Ne? Mhm. Ist das eigentlich, das hatte ich gerade nicht gefragt, ist das so eine 50-50 Chance? Oder? Das habe ich mich nicht mehr getraut zu fragen am Schluss. Ich habe es mich nicht mehr getraut zu fragen am Schluss. Ich bin mit diesen Gedanken rausgegangen, dass ich gedacht habe, der erste Gedanke war, ob ich da draußen war, nein, ich mache es nicht. Mhm. Das war der allererste Gedanke, wo ich gesagt habe, nee. Mhm. Ich vermute mal, beinahe, wenn es 50-50 wäre, hätte er dir das so gesagt. Vielleicht sind die Chancen noch geringer. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber weißt du, Domian, versteh mich nicht falsch. Wir können auf der einen Seite können wir zum Mond fliegen, wir können, weiß ich nicht, weißt du, die sind so weit. Mhm. Und dann sage ich mir, mein Gott, ich bin 43, ne? Ich war aber voll berufstätig, ich habe nie was Böses getan. Mhm. Ich bin eine ganz normale Frau, ich bin eine ganz normale Beziehung. Ja, das ist... Das geht nicht in meinen Kopf rein. Das kann man auch nicht verstehen. Das kann man auch nicht verstehen. Und das ist, wenn man betroffen ist, eine unbegreifliche... Ich habe meiner Hausärztin gesagt, wieso sind die Tumorwerte nicht nach oben gegangen? Ich war regelmäßig wirklich, zu jedem Termin war ich da gewesen und wir haben Blut untersucht, also alles das, was du machst in der Zeit, ist gemacht worden. Und ehrlich, es war nicht ein Wert, wo du gesagt hättest, da stimmt was nicht. Und wir haben echt nach 5 Jahren, werde ich nie vergessen, meine Hausärztin ist in der gleichen Straße, wie ich wohne. Wir haben hier wirklich abends gesessen und haben Glas Sekt getrunken. Mhm. Ich habe mich zwar geschüttelt, aber das war so, wow, die 5 Jahre sind rum. Jeder Schwerkranke empfindet das zu Recht als ganz großes Unrecht, was mit ihm geschieht. Und man kann es nicht begreifen. Ich gebe dir recht, das ist ein Unglück, ein furchtbares Unglück. Aber ich denke, ich werde auch dazu tendieren, das nicht zu machen, weil wie gesagt, die Tage, die ich so habe, manchmal noch, die ich genießen kann, die sind einfach wunderschön. Mhm. Mein Lebensgefährte macht einfach so viele kleine, süße Dinge, weißt du. Was dir der Grundsatz der Palliativmedizin heißt, nicht dem Leben mehr Tage schenken, sondern den Tagen mehr Leben. Ja, aber ich muss dir dazu sagen, also wir haben hier auch ein ganz, ganz tolles Palliativteam. Also ich muss ich also wirklich einen Hut vorab. Ich habe einmal auf der Station gelegen und seitdem habe ich halt eben diese Nummer. Und, weißt du, wenn die dir das auch so geraten haben, die nun wirklich Fachleute diesbezüglich sind, würde ich das schon ernst nehmen. Aber er hat auch zu mir gesagt, ich bräuchte keine Angst vor dem Tod haben, ne? Ja, ja. Also er sagt ganz klar, dieses Bild, was ich in meinem Kopf drin habe, ne? Das sagt er, so wird das nicht sein. Liebe Elke, jetzt bin ich in einer Situation. Wir beide haben jetzt sehr lange geredet und uns unterhalten schon für die Sendung. Ich gucke gerade hier auf meine Uhr, es sind 17 Minuten. Das ist sehr lang. Das ist völlig okay, Domian. Es tat gut, mit dir zu reden, wirklich. Ja, deswegen, ich mach weiter so. Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Weiter. Aber dennoch, ich habe alles gesagt, glaube ich, was ich sagen kann. Mehr kann ich nicht sagen. Nee, ich danke dir. Wenn du möchtest, ruf dich gerne auch meine Psychologin nochmal an. Für heute Abend ist erstmal genug, wenn ich gut. Muss jetzt ein bisschen legen. Ich brauche ein bisschen Kraft wieder. Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du die richtige Entscheidung triffst, Elke. Und ich bedanke mich, Domian. Mach's weiter so. Alles Gute. Tschüss. Tschüss, Elke. Ciao. So, meine Lieben, jetzt haben wir 1.52 Uhr. Und ich möchte euch gerne unser Thema sagen für morgen. Morgen heißt das Thema, ich habe es ja vorhin schon gesagt, heißt ausspioniert. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die selbst spionieren und schnüffeln. Und mit Leuten, die schon ausspioniert wurden. Ging es dabei vielleicht um eine geheime Liebe, um Kameras am Arbeitsplatz? Ging es um ein Familiengeheimnis? Ging es vielleicht sogar um Stalking? Großes Thema, ausspioniert. Seid ihr in irgendeiner Weise von irgendwem, von eurem Arbeitgeber, eurem Freund, eurer Frau, eurem Mann schon mal ausgeschnüffelt, ausspioniert worden? Oder habt ihr es selbst schon mal gemacht? Wenn ihr gerne darüber sprechen wollt und mir davon erzählen möchtet morgen, dann macht es. Meldet euch unter domian@wdr.de plus immer unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben und bitte die Mail, wenn es geht, nicht zu lang verfassen. Wir rufen euch ja sowieso vorher dann nochmal an. Oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet und während der Sendung geht es natürlich auch. Also Thema ausspioniert. Jetzt machen wir weiter mit unserer freien Themennacht heute am Dienstag. Und hier ist Lea und Lea ist 18 Jahre. Guten Morgen, Lea. Hallo. Hallo, Lea. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich bin 18, bin jetzt im circa 9. Monat schwanger, bekomme in weniger als 2 Wochen mein Kind, bin obdachlos und ich glaube, ich schaffe das nicht in weniger als 2 Wochen es auf die Beine zu stellen, eine Wohnung zu bekommen, Geld zu bekommen. Moment mal, und Kinderausstattung und bla. Warum bist du obdachlos? Ich bin jetzt circa seit 4 Jahren, sagen wir mal, obdachlos und seit 4 Jahren so, schon? Ja, wegen der Freiheit wegen halt. Also freiwillig obdachlos, oder wie? Ja, ich habe mir überlegt, einfach mal rumzureisen, die Welt zu sehen, ein paar Menschen kennenzulernen. Schule abgebrochen damals, ja? Ja, ich bin geflogen. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Eigentlich relativ gut. Also mein Vater zählt zwar als halbtot, aber mit meiner Mutter habe ich eigentlich, beziehungsweise generell mit meinen Eltern, ein sehr gutes Verhältnis. Der Vater zählt als halbtot? Ja, der hat einen Tumor von 6 Zentimetern, der ist jetzt gestrumpft auf 4 Zentimetern, hat Lungenkrebs und sollte eigentlich tot sein, aber irgendwie geht es ihm jetzt viel, viel besser. Aber wenn dein Verhältnis zu deinen Eltern gut ist und in der jetzigen Situation, kannst du nicht zu deinen Eltern wiederziehen? Nee, das ist das Problem. Meine Mutter schafft das nicht. Die hat genug Stress. Meine Mutter ist auch leider krank, sehr krank. Und ja, mein Vater ist halt immer noch in einem Krankenhaus und hat halt noch keine Wohnung und ja. Hat noch keine Wohnung. Sind die Eltern getrennt oder wie? Ja, die sind jetzt seit ein paar Jahren getrennt. Ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube, seitdem ich 9 bin oder so. Ach so. Aber deine Mutter, hätte deine Mutter denn in ihrer Wohnung ein Zimmer frei? Ja, also ich habe halt noch mein eigenes Zimmer, aber ich kann da halt nicht hin. Das wird nie im Leben gehen. Aber das verstehe ich gar nicht. Sie hätte doch gar nicht viel Arbeit, dass du nur erstmal da bist und du kannst dich ja selbst um dein Kind kümmern. Ja, ich verstehe mich halt nicht so ganz mit einem, also ich habe 3 Geschwister, 2 Zwillinge und eine Schwester halt. Einer von den Zwillingen hat also ist Artist und ist in Haushalt, das ist so eine Anstalt halt, wo die halt, wie ich das jetzt erklären soll. Therapiert werden oder wo sie betreut werden. Ja, genau. Mhm. Okay, ich merke schon, das geht also mit nach Hause ist nicht. Das geht auf keinen Fall. Nee. Wo lebst du denn im Moment? Ja, im Moment lebe ich bei, also bin halt so gesehen obdachlos, aber schlafe halt bei Freunden. Mhm. Aber das geht immer nur so von Tag auf Tag, mal da, mal hier. Ja, also ich könnte, also kann auch bei Leuten länger schlafen, das ist kein Problem so. Also jetzt geht, das ist eine ganz dringende Sache. Du bist im 9. Monat schwanger, kriegst wahrscheinlich in 2 Monaten dein Kind. Nee, 2 Wochen. In 2 Wochen dein Kind, entschuldige, in 2 Wochen dein Kind. Das heißt, da muss jetzt aber ganz, ganz schnell was passieren. 100%ig gibt es Hilfe für dich. Hast du dich denn, weißt du das, was es für Möglichkeiten gibt? Hast du dich da schlau gemacht? Ja, ich weiß, dass ich ins Mutter-Kind-Heim könnte. Mhm. Ich weiß aber, dass ich das nie im Leben mit meiner Psyche hinkriege, weil ich halt schon mal eine Mutter-Kind-Heim war und die mir da meinen ersten Sohn halt weggenommen haben wegen Scheiße, also wegen fast gar nichts. Und Es gibt noch ein Kind. Ja, ich habe einen 4 Jahre alten Sohn und der wurde mir halt weggenommen, weil ich dem erzählt hatte, dass ich mich mit 12 mal umbringen wollte, weil ich halt in einer Wohngruppe war, da auch sehr viel auf die Fresse gekriegt habe und ja. Da warst du 14, als der Junge geboren wurde. Mhm. Lea, auch wenn du da schlechte Erfahrungen damals gemacht hast, ich appelliere wirklich jetzt an dich auch als Mutter, an dein Verantwortungsbewusstsein, diesen Schritt nochmal zu machen. Wie willst du denn man nimmt dir dein Kind sowieso weg, wenn du als Obdachloser ein Kind irgendwie kriegst? Ja, nur das Problem ist halt auch mit, ich habe sehr, sehr viel Stress mit Gericht, auch wegen Schwarzwaren, wegen angeblicher Körperverletzung und etc. Und ich kann schlecht eigentlich für ein Leben sorgen, wenn ich meins noch nicht mal auf die Reihe kriege. Was heißt das? Willst du das Kind abgeben oder wie? Ich denke, ich bin am Überlegen, ob ich das tun sollte, weil ich weiß genau, ich würde das nicht hinkriegen. Wer ist denn der Vater des Kindes und wo ist der? Ja, der Vater des Kindes, der ignoriert mich. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich habe ihm jetzt schon mehrmals geschrieben und ja, der ignoriert mich einfach. Also er lässt sich völlig allein in der Situation. Ja. Mhm. Lea, die Schritte, die jetzt vorgenommen werden, müssen sein, dass du sehr schnell in eine gute Obhut kommst, dass du gut und betreut dein Kind zur Welt bringen kannst. Dass dann eine Entscheidung gefällt wird, was mit dem Kind wird. Auf jeden Fall brauchst du, hat dich denn mal jemand in den letzten Wochen beraten? Jemand, den du auch ernst nimmst? Und ja, also es gibt hier in Essen ja so eine Anlaufstelle, die Basis heißt. Und ich habe da halt eine Betreuerin, die mir auch am Helfen ist, wo sie nur kann. Aber die hat jetzt zurzeit Urlaub, das heißt, ich kann jetzt zurzeit nicht mit ihr reden. Aber da muss es doch eine Vertretung geben, wenn die Urlaub hat. Ja, da ist auch eine Vertretung, die versucht mir jetzt auch schon zu helfen, aber ich weiß nicht, irgendwie. Ich meine, da ist ja die Zeit drängt ja enorm bei dir. Das kann ja jetzt nicht, du kannst es ja nicht einfach jetzt so weiter vor dir herschieben. Ja, ich weiß nur halt nicht, was ich machen sollte. Mhm. Gut, also du hast jetzt gesagt, in Essen lebst du, im Ruhrgebiet, also in Essen. Das ist ja nun ein großer Bereich und da gibt es auch viele Angebote. Wir werden uns jetzt für dich schlau machen. Wir können dich ja zurückrufen, das geht, ne? Mhm. Gut, das machen wir jetzt nämlich jetzt auch gleich, weil ich finde, da muss ganz schnell etwas eingefädelt werden für dich, damit du versorgt wirst. Und dann muss wirklich auch dann in Ruhe geklärt werden, wie das weitergeht, ob du das Kind behältst, ob man dir vielleicht doch unter die Arme greift. Ja, ich kann halt leider nicht in sowas wie ein Mutter-Kind-Heim oder sowas, weil ich halt sehr, sehr schlechte Erfahrungen habe damit und auch nicht eingesperrt sein kann. Aber da ist man noch nicht eingesperrt, da kann man ja immer raus, oder? Nein, da gibt es halt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich kann nicht so eine richtig feste Wohnung haben, wo ich dann irgendwelche Betreuer habe, die mir irgendwas befehlen oder sagen. Und okay, Lea, das besprichst du jetzt gleich alles mit Sabine, mit meiner Psychologin. Okay. Du legst auf, sie meldet sich gleich und ich hoffe, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können zumindest. Okay, danke schön. Alles Gute, tschüss. Jo, ciao. In der Technik heute Christoph Gellert. Morgen heißt unser Thema Ausspioniert. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und um 1